Teil 4. Ein Jahr in Australien. Auf der Internetseite einer Agentur, die Au-pairs in die ganze Welt vermittelt, findest du einen Bericht von Luisa über ihre Erfahrungen in einer Gastfamilie in Melbourne in Australien. Lies zuerst die Aufgaben 15 bis 20. Du hast dafür eine Minute Zeit.